Abschnitt 31 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 7. Den Tod von Joab goss dies kalte Schweigen des Königs in das willige Gefäß seines Zornes und seiner Befehle. Unverziehen war ihm seine Parteinahme für Absalom, unvergessen die Lehren des Hasses der Bathseba. Seine großen Verdienste halfen ihm nicht. Nichts auch, dass er an die Tempelstätte Jahwes sich flüchtete und dort die Hörner des Altars ergriff. Vor Salomos unbeugsamem Befehl, vor Benajas ruchlosem Gehorsam, schützten kein Asylrecht und keine Heiligtümer. Kaum, dass es dem König der Mühe lohnte, die Tat mit dem Vorwand zu verbrämen, den Davids Vermächtnis ihm bot, dem ungesühnten Blut von Abner und Amasa. Mochte das Volk nach Gründen suchen. Genug, dass hier einer vor dem Antlitz des Herrschers aufrecht zu stehen sich erdreistete. Mochte Jahwe auch über die Entweihung seines Tempelfriedens zürnen, das verschlug nicht viel. Auch ein Gott hatte zu gehorchen, zeigte er sich widerspenstig, so konnte man auch ihn durch einen anderen ersetzen. Auf den Stufen des Brandsteines verröchelte der große Feldherr. Er hatte die Zufluchtsstätte nicht lassen wollen. So schlug Benaja dort ihn nieder. Vor dem Gnadenstuhl der Bundeslade verrauchte das Blut des Tapfern und Ehrlichen, ein Opfer für die Unersättlichkeit der königlichen Majestät. Und Simei fiel. Nicht sofort, denn Davids Schwur stand ihm beschirmend zur Seite. Man musste die Gelegenheit abwarten. Einstweilen wurde ihm nur verboten, den Umkreis der Hauptstadt zu verlassen. Die Todesstrafe stand auf Übertretung. Er war zufrieden, er begehrte nur noch Ruhe, dachte nicht mehr an Aufruhr und Verschwörung, war losgelöst von der Heimat, von Benjamin, von der Sippe Sauls. Nach Jahren verfolgte er flüchtige Sklaven über den Kidronbach hinaus, fing sie und kehrte sofort zurück, ganz offen und selbstverständlich. Und bedachte längst nicht mehr, dass er einst den Vater des Königs einen Bluthund geheißen. Die Vergangenheit war ihm vergessen und gestorben. Furchtbar erweckte Salomo sie von den Toten. Vergeblich war Simeis bettelnde Angst, sein jammernder Schrei, dass er doch den Sinn und Geist des königlichen Gebotes nicht verletzt habe, dass er sich, nur um sein Eigentum zu wahren, aus Jerusalem auf kurze Zeit hätte fortbegeben müssen. Der Tor. Er wollte Vernunft und Gerechtigkeit setzen gegen eines Königs lang versparte Rache. Eine Handbewegung des Sohnes wischte die unverjährte Beleidigung des Vaters aus, löschte das Leben Simeis von der Tafel der Atmenden, und Salomo gebot Benaja, dem Sohne Jojadas, der ging hinaus und schlug ihn, dass er starb. Nur Abiatar, dem Hohenpriester, wurde der Bluttrank nicht kredenzt. Dass er sich zu Adonia geschlagen, wenn auch nicht zu Absalom, war Grund genug, das Haupt ihm vor die Füße zu legen. Sein Kollege Zadok, der nun allein das Hofamt leitete, und Mütterchen Bathseba hätten nichts dawider gehabt. Klammer auf, von Nathan wäre Gleiches zu vermuten, doch hörte man nichts mehr von ihm. Er starb wohl früh, seine Söhne aber standen in hohen Ehren und Würden. Klammer zu. Aber noch bedurfte Salomo der abergläubischen Furcht der Menge, noch schien ihm für den großen Prozess der Reinigung von seinen Widersachern eine gewisse, wenn auch nicht allzu weitgehende Rücksicht auf Jahwe, wegen seiner anständigen Verheißung des ewigen Bundes der David-Dynastie genehm und wünschenswert. So schonte er den Greis, der einst die Lade Gottes vor dem König David trug, und begnügte sich damit, ihn zu verbannen. In einem fernen Dorfe brachte der Gestürzte den kümmerlichen Rest seiner Tage zu. Nichts Sicheres ist mehr über ihn bekannt geworden. Nur eine dunkle Sage, eine schwache Vermutung, überliefert der Nachwelt, dass er es war, der in der engen Einsamkeit und bittern Öde des Exils alles sammelte, was sein Gedächtnis aus der großen Zeit bewahrte. Und das Leben Davids und seiner Helden sichtete und niederschrieb, auf seine Weise, in seine Auffassung und Beleuchtung, nicht zuletzt zur Verherrlichung des Jahwe-Kultes und seiner verehrungswürdigen Priesterschaft. Manche meinten, dass Davids letzte Worte gar nicht gesprochen wurden, dass der König überhaupt schon zu schwach und hinfällig gewesen war, um seinem Sohne noch so eindringliche und gewaltgierige Aufträge aufzubürden. Diese vermuteten, dass Salomo nur die eigenen Wünsche dem Vater unterschob, sein Tun rechtfertigen wollte mit der Geste erfüllter Sohnespflicht. Aber ihre Stimmen wurden nicht laut. Stand nicht Benaja da, der im Vorzimmer geharrt und auf Davids letzten Seufzer gehorcht hatte, auf das Abschiedslied des sterbenden Schwans? Und Benaja war bereit, alles zu bezeugen, was der König seinem Volke mitzuteilen für gut fand. Mit dem vollgültigsten Zeugnis der Erde, der Schärfe seines Schwertes. Andere suchten den grausamen Beginn der Regierung des Friedensfürsten mit allen Mitteln geschickter Verteidigungskunst zu rechtfertigen. Sie wollten nur das Gute sehen. Alle gefahrdrohenden Zeichen aus der Gemütsart des jungen Fürsten, alle Äußerungen hochmütigen Stolzes, größenwahnsinniger Selbstüberhebung, fahriger Genusssucht, seine Liebe für schimmernde Wehr, gepanzerte Faust und prahlerische Pracht, die so seltsam abstach von Davids immerhin bescheidener Hofhaltung oder gar der kargen Schlichtheit König Sauls, all das, was gewitterdrohend in die Zukunft wies, schwer belastende Prüfungen dem jung geeinten Reiche Juda Israel verhieß, all dies beschönigten sie, logen es sich in selbstbetäubender Nachsicht als Ausfluss jugendlicher Kraft, eines glänzenden Geistes, eines umfassenden Wissens und eines hohen und frommen Verantwortlichkeitsgefühls um. Echtes Gottesgnadentum. Barden und andere Lobhudler mehrten den Nimbus redlich, umwölkten das Volk mit Phrasen, Liedern und Gebeten, umnebelten den König selbst mit ihrer Verzückung und Vergötterung, nahmen ihm den Rest seiner Urteilsfähigkeit, jedes Maß für die Selbsteinschätzung und die letzte Achtung vor den Menschen. Sie alle, die in ihrer händlerischen Gier nach Erwerb und Vergnügen an dem Mark des Königsbaumes schmarotzten und vor der Wahrheit feige zur Seite bogen, trugen die Mitschuld an dem, was später kam und kommen musste. An dem Verfall der Sitte, dem Niedergang der edelsten Kräfte des Volkes, am Umsturz des Reiches, seiner Zerrissenheit, seiner Zerreißung und dem Triumphe seiner neiderfüllten Feinde. Auch ehrliche, starre Träger der Überlieferung hielten sich künstlich in Blindheit. Söhne der alten Geschlechter, die mit David gelitten und gestritten, denen der Begriff der Majestät eine Herzens- und Gewissenssache war, die nicht besudelt werden durfte, nicht im Unrecht sein konnte. Schuldig auch sie, doppelt schuldig, weil sie sich als Führer und Auslese des Volkes dachten und dünkten. Sie schwiegen, als die Ratgeber und der Feldherr Davids in Ungnade fielen, als Abiatar verjagt wurde, Joab dem gotteslästerlichen Schwert erlag. Ihre Mannestreue siegte über ihre Manneswürde. Die Formel vom Wert im Bestande knebelte ihren Verstand. Alle aber, hoch und niedrig, lehensbürtige und armseliges Gesindel, Gefolgsfanatiker und heimliche Empörer, bezeichneten, wenn sie eine Entlastung für den Fürsten, eine besondere Erklärung für sein unerhörtes Tun suchten, laut oder leiser, als seinen bösen Dämon, als Triebfeder aller Unbegreiflichkeiten, als lasterhaften Erfinder und Gestalter jeden Frevels, die verhassteste Persönlichkeit in Juda Israel, die am meisten gescholten und am stärksten gefürchtet wurde, noch aus Davids Zeit her, den Fremdling, den Eindringling, den Emporkömmling, den Schöpfer alles Finsteren und Bösen, des Königs Mutter Bathseba. Sie taten ihr Unrecht. Wohl atmete sie mit Befriedigung den Duft der Rache ein, gnadlos drosselnd zückte ihr Fuß nach dem Halse der im Staub vor ihr Erniedrigten. Ihres Geistes Ruten stäubten Abiatar, ihrer Wünsche Marterzeug verstümmelte Simei, das Rad ihres alten Grimmes zertrümmerte Joabs kraftvolle Glieder. Salomo und Benaja waren die Fahnenträger ihrer Leidenschaft. Sie verschafften ihr die süßeste Wollust, als gelassener Zuschauer sich letzen zu können an der menschenunwürdigen Demut, der grenzenlosen Pein derer, die es einst gewagt hatten, ihr zu missfallen. Sie schlürfte dank des Sohnes ungebändigter Verfolgungssucht den wonnevollen Trank der Vergeltung bis zur Neige. Aber Werkzeug ihres Hasses war Salomo nicht. Aus eigenem schuf er, aus abgründigem Seelenbrunnen schöpfte er. Er kannte keine Götter über, duldete keinen Menschen neben sich. Vorm Angesicht des Selbstherrschers leuchtete kein Licht auf und hebt sich kein Rücken. Sklaven sind alle, ausnahmelos, und wäre es auch die eigene Mutter. Nur allzu bald erfuhr sie es. Adonia gab die Veranlassung, erhielt sich still und bescheiden, gönnte dem Bruder Ehren und Ruhm und gedachte, sein Leben in beschaulichem Genuss und dem vergnüglichen Nichtstun seiner Prinzenwürde zu beenden. Ein helles Haus, ein gepflegter Garten etwa, gute Küche, Wein von Sichem und Eskol, Musterviehherden bildeten das Ziel seiner Wünsche. Und schöne Frauen selbstverständlich. Von allem Erbe des Vaters begehrte er deshalb nichts für sich als Abisag von Sunem, Davids jungfräuliche Bettgenossin. Bathseba aber bat er, Werberin um sie beim Oberhaupt des Hauses, Salomo, zu sein. Gering schien ihr das Anliegen, und es schmeichelte ihrem Stolz, dass der Mann, an dem ihr Lebenswerk beinahe gescheitert wäre, nun gerade sie zur Mittlerin ausersah. Auch stand sie ihm milder gegenüber als den anderen alten Gegenspielern, denn er war harmlos und ungefährlich und schließlich Davids Blut. So sagte sie ihm ihre Hilfe zu und eilte in den Thronsaal ihres Sohnes. König Salomo saß einsam auf dem hohen Gestühl, unnahbar und in sich verschlossen. Eisige Kälte strahlte von ihm aus, sein Blick umkrallte die zitternden Kreaturen seiner Umgebung, hielt sie fest im Zaume seines Willens und erniedrigte sie zum Spielzeug seiner Launen. Der Mutter aber schritt er entgegen, die Stufen des Thrones hinunter, er wußte, was er ihr verdankte, und er schätzte in ihr den Gleichklang der verwandten Gesinnung. So neigte er sich leicht vor ihr, vor sich in ihr, und er ließ ihr einen Sitz zunächst im Thron zu seiner Rechten bereiten. »Eine kleine Bitte habe ich an dich«, sprach sie nach der feierlichen Begrüßung, »wolle mich nicht beschämen und erfülle sie.« »Fordere, meine Mutter«, erwiderte er, »ich werde dich nicht beschämen. Was du verlangst, will ich dir gewähren.« Und sie sprach für Adonia, erbat für ihn das Mädchen aus Sunem zum Weibe. Salomos Antlitz verfinsterte sich, der Zorn zog hinein, verschleierte seine Augen, entfesselte seine Wildheit und verschob die weichlichen Züge zu einer Maske der Versteinerung. Er hatte nicht vergessen, dass Adonia sich und war's auch nur für eine Stunde zum König ausgerufen hatte. Weibische Schwäche schalt er es bei sich, dass der Halbbruder noch über der Erde weilte, der Ältere. Konnte nicht sein ehrgeiziger Traum einmal neues Leben gewinnen? Geschah es nicht schon jetzt? Vielleicht, da er vermessen seine Augen aufhob zur Gefährtin seines Vaters? Wusste Bathseba nicht, hatte sie nicht bedacht, dass das Volk als rechten Erben den erachtete, der neben allen Schätzen des Verblichenen auch seiner Säfte Reichtum, seinen Harem, übernimmt? Salomos immer wacher Argwohn fand hier den Vorwand und die erwünschte Gelegenheit, das zweideutige Versprechen zu beseitigen, das er Adonia notgedrungen gab, als dieser Unterwerfung und Verzicht anbot, gegen die Zusage der Schonung. Und dann, Abisag von Sunem, gerade sie, die Auserwählte aus Juda Israel, die jungfräulich und Erkennerin zugleich war, Blütenkelch und Frucht in einem. Wem gebührte die Würze und der Schmelz dieses Leckerbissens, ihre ungestillte und übersteigerte Begierde und die Inbrunst ihrer gesammelten und künstlich verhaltenen Gluten, als ihm allein, dem König? Furchtbar blickte er auf die erbleichende Frau, die ihn aus ihrem Schoß zum Lichte und über alle Hindernisse dann getragen hatte bis zur Giebelhöhe der Menschheit zum Thron. Schneidend, höhnisch, gehässig fast war die Antwort, die er erteilte. »Warum bittest du um Abisag von Sunem, dem Adonia? Erbitte ihm das Königreich doch auch zugleich, denn er ist ja mein älterer Bruder. Aber ich schwöre, diese Schmach zu rächen.« Adonia soll dies wieder sein Leben geredet haben. So wahr der Gott lebt, der mich bestätigt und hat sitzen lassen auf dem Stuhl meines Vaters, der mir mein Haus bereitet hat, wie er verheißen. Heute soll Adonia sterben. Und der König Salomo sandte hin Benaja, den Sohn Jojadas, der schlug ihn, dass er starb. Bathseba aber zog sich schwankend, wortlos, rückwärts gleitend zurück, als fürchtete sie für ihr eigenes Leben. Mit verstörten, vorquellenden Augen starrte sie auf den Sohn. Er stieß den Befehl heraus, sofort die Sulamitin ihm zuzuführen, und begab sich zu ihr, ohne der Mutter zu achten, ohne sich nach ihr umzuwenden. Allein in der Öde des verlassenen Saales stand sie. Das Gefolge hatte sich dem eilends aufbrechenden König angeschlossen. Niemand kümmerte sich um die in Ungnade Gefallene. Und sie strich sich verstört über die Stirne. War das ihr Sohn? Das war ihr Sohn? Dafür? All dies Dulden und Denken und Dingen? Einen Herrscher hatte sie dem Reiche geben wollen, kraftvoller als Saul, klüger als David, leuchtender als alle Könige, die je die Welt gesehen. Ja, er würde alle Kraft, alle Klugheit haben, für sich allein. Was ihm gefiel, würde er an sich reißen. Die kostbarsten Schätze aller Länder, die Essenz der Frauenschönheit aller Völker würde er einheimsen in seine Kammern. Der Tempel, den David geplant, Salomo wird ihn errichten. Großartig, gegliedert in gigantischer Wucht. Ein Werk, wie es nie zuvor Menschenhirne erdacht, Menschenhand geschichtet hatte. Und ebenbürtig dem Palast Jahwes auch der Palast des Königs selbst. Die Menschen aber in ihrer Erbärmlichkeit werden ihn preisen, ihre Fantasie ihn erheben. Alles, was Dichtergabe und Weisheit der Lehrer ersinnt, ihm wird man es zuschreiben als dem Künstler und Künder. So wird die Legende seinen Namen in fernste Erdteile tragen und zu den spätesten Geschlechtern ihn umweben mit Geheimnis und Zauber, zum Halbgott erhöhen, ihn, der in seinem eigenen Bewusstsein bei Lebzeiten schon als höchste, als einzige Gottheit sich empfand. Vom kindlichen Glauben der Väter an die Macht Jahwes wird er sich loslösen, anheimgegeben fremden Lüsten, fremdländischen Frauen und dem abergläubischen Spiele mit bizarren, fremdartigen Götzenbildern. So war es notwendig und unabwendbar. Werden, blühen, vergehen. Dies auch das Gesetz des Königtums. Dem Helden folgt der Kluge und das Ende ist der Despot. Furchtbar. Grausig erhellten sich die Gegenwart und die kommenden Tage der fröstelnden Frau. Sie erkannte den Unhold, den sie der Welt aufgedrängt, den Wüstling, der heute den Stiefbruder niederschlug und morgen vielleicht die grausame Hand im Dunkeln nach den drei jüngeren Söhnen ausstreckte, die sie nach ihm David geboren hatte. Und würde er Halt machen vor ihr selbst? Ehrsucht und Ichsucht, Eitelkeit und Eigennutz sind der Inhalt seines Lebens. Der Menge aber wird er die Komödie der Gerechtigkeit vorspielen, ihr Gelegenheit verschaffen zu Gewinn und Reichtum und ihre Neugier stets aufs Neue reizen und unterhalten. Welch ein Künstler! Klatschet Beifall, ihr Freunde! Nach ihm die Sintflut, der Zusammenbruch, der Bruderkrieg, die Feindschaft aller gegen alle, der innere, der äußere Niedergang, des Reiches Ende. Denn Königtum und des Volkes Glück sind auf Dauer unvereinbar. Der gleichen Wurzel entringen sie sich, eine Zeit lang sprießen sie friedlich nebeneinander her. Aber langsam, bei mühseliger Pflege, wächst des Volkes Stamm kraftsparsam aufwärts. Heftig und sprunghaft im Überschuss hitziger Säfte treibt ungeduldig der andere, frühe Schösslinge, grünt einen jungen Maientag und welkt bald, weil er morsch ist, im Kerne. Bathseba schlug das Gewand fester um sich. Ihre Frist war abgelaufen, ihr Zweck erledigt. Sie hatte sich verschäumt, vergeudet. Wozu? Wofür? Nie mehr wollte sie vor des Sohnes Angesicht treten. Er würde sie bestenfalls nicht vermissen. Ins Witwenhaus ging sie, sich zu verbergen. Ständig Trauerkleider wollte sie anlegen, wie einst Michal, Davids erste Gemahlin, nun auch sie, seine letzte. Fern dem Geist dieser neuen Zeit, über die eine neue Sonne sich erhob, alles überglühend, aber auch alles versengend, wollte sie im Dunkel um David weinen und um ihre eigenen Taten. Dies war ihre letzte Pflicht und dies ihre Buße. Schweren Fußes, mit gebeugtem Rücken, müde und greisenhaft, schreitet Bathseba hinaus. Der Vorhang schlägt seine Falten hinter ihr zusammen und senkt sich über der Welt Weiland des Königs David. David, der die Harfe schlug. Ende von Abschnitt 31, gelesen von Alice Stein.